Erster lobt Gott. Ein Mann ist glücklich, wenn er Gott ehrt. Er liebt Gottes Regeln sehr. Zweiter, seine Kinder werden stark auf der Erde sein. Gott segnet die Familie von guten Menschen. Dritter, in seinem Haus gibt es viel Reichtum. Er handelt immer richtig und gut. Vierter, er ist wie ein Licht in der Dunkelheit. Er ist freundlich und hilft anderen gerne. Fünfter, ein guter Mensch hilft gerne und leiht Geld. Er ist ehrlich bei seiner Arbeit. Sechster, er bleibt immer sicher. Die Menschen vergessen einen guten Mann niemals. Siebter, er hat keine Angst vor schlechten Nachrichten. Er vertraut Gott von ganzem Herzen. Achter, er ist mutig und hat keine Angst. Er sieht den Sieg über seine Feinde. Neunter, er gibt den Armen viel Geld. Er handelt immer richtig. Er bekommt viel Ehre. Zehnter, böse Menschen sehen das und werden wütend. Sie verschwinden und ihre Wünsche scheitern.